Sag mal, wenn du irgendwann einfach irgendwohin los wirst, ja, könntest du dir vorstellen, mich mitzunehmen? Feel my way through the darkness, guided by beating hard. Feel my way through the darkness, guided by beating hard. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. I tell you I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, and that's fine by me. Wake me up. check. Weißt du gar nicht, wie es bei mir ist? Du weißt doch gar nicht, was ich alles durchgemacht habe. Du weißt ja noch nicht mal, wann ich Geburtstag habe oder wie alt ich bin. Merkt man, wie viel du überhaupt von mir weißt? denkt man, Alter, Hausmeister Krause, Alter. Was ist denn da los, Mann? Wie meint er, Alter? Hausmeister Krause, ey. Die Bullen können ja auch nicht helfen. Bitte fick mich, bitte fick mich. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Bitte fick mich. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Bitte, bitte fick mich. Oh, ich glaube, das macht Sinn. Face-Störung. Face-Störung. Listes, Kapios.